uns breitet sich die Millionenmetropole Kolumbiens aus, Medellín, eine sagenumwobene Stadt, einer der Aufsteigerstädte. Vor uns eine klassische Hauptstraße, im Hintergrund die typische Kulisse, umrahmt von den großen Bergen, aber durchbrochen von großen Hochhäusern, wie man sie vielleicht auch aus Osteuropa kennen würde. Hin und wieder eine Kirche dazwischen, viele Busse, Taxen. Das ist die Kulisse, in der wir heute Rosa besuchen. Rosa, wir haben gehört, es ist bald für dich ein wichtiger Tag. Was feierst du demnächst? 100 Tage Südamerika. Ich sehe, du freust dich schon darüber. An was musst du zuerst denken, wenn du denkst, die letzten 100 Tage, das war, was war's? Oh mein Gott. Mann, viele neue Eindrücke. Ich kann gar nicht sagen, als was ich als erstes denken würde. Unglaubliche Natur, nette Menschen. Ja. Nette Menschen, sagst du. Erzähl doch mal. Interessante Begegnungen. Ja, am Anfang gleich war das Basilio, unser Host. Das war sehr beeindruckend, mit ihm da eine Woche in Manaus zu verbringen. Und er hat uns eigentlich ganz gut rumgeführt. Und so, das war so die erste richtig positive Couchsurfing-Erfahrung. Und vorher haben wir noch Nam Pasad getroffen. Das war unser erster Filmdreh in Guyana und sehr beeindruckender Mensch, wie er das alles auf die Reihe bekommen hat und Kleinbauern da Kredite gibt. Wo würdest du, wenn du nochmal die Zeit hättest, nochmal zurückkehren, an welchen Ort? Puerto López. Das ist so ein schöner Strand in Ecuador und in so einer Bucht und einfach traumhafter, so die Zeit an einem vorbeiziehen zu lassen. Und es war ein sehr entspannter Ort. Und Reisen ist auch manchmal nicht so entspannt. Das denkt man gar nicht, aber doch. Freut man sich dann auch, wenn man so ein kleines bisschen mal Ruhe einkehrt. Erzähl doch mal von den Herausforderungen, die viele Leute vielleicht gar nicht sich denken würden. Viele denken ja, Reisen, das ist wie Urlaub, das ist immer schön. Du sagst, manches ist nicht so schön. Mensch, was fordert dich heraus? Mich fordert vor allem heraus das Busfahren, weil hier sehr viele Serpentinen sind, sehr lange Strecken sind. Die Busfahrer auch denken, dass sie Formel-1-Fahrer hätten werden können und deswegen auch ein bisschen schneller fahren. Ja, und dann immer das auszuhalten, immer im Sitz hin und her geschleudert zu werden, ist schon manchmal nicht so schön. Auch lange Strecken über Nacht zu fahren, am nächsten Morgen dann wieder fit zu sein und dem Couchsurfer Hallo zu sagen, nett zu sein. Ja, das ist gar nicht so einfach. Und sich jeden Tag neu zu organisieren, was will ich an dem Tag machen, wie komme ich da hin, gibt es Probleme? Ja, und natürlich die Sprachbarriere ist ein bisschen auch ein Problem. Das ist ja nicht unsere Muttersprache. Manchmal geht es einfacher, manchmal schwieriger mit dem Spanisch. Aber in manchen Situationen würde man sich schon wünschen, jetzt könnte ich mich noch ein bisschen besser ausdrücken. Wir haben ja in der Vorbereitung viele schöne Geschichten auf deinem Blog gelesen. Gibt es irgendwas, was du jetzt den Hörerinnen und Hörern mitteilen kannst, ein Geheimnis, was du nicht auf dem Blog geschrieben hast? Also es gibt natürlich immer ein paar Sachen, die man nicht in den Blog schreibt, obwohl wir sehr, sehr viel in den Blog schreiben. Aber so ein Geheimnis, was ich jetzt vielleicht mal lüften würde, auch wenn es ein bisschen wehtut, ist, dass ich glaube, es war in Huancayo, genau in den Bergen, da wo es sehr kalt war, wo es so schöne alte VW-Käfer gab und ich war sehr beeindruckt von diesen Autos und wollte natürlich auch selber mal fahren. Ja, und das Ganze ist nicht so gut ausgegangen, weil ich dann an ein anderes Auto gefahren bin und wir 2-3 Tage in Werkstätten verbracht haben. Aber am Ende war alles gut und es hat auch nicht viel Geld gekostet, das zu reparieren. Aber es steht nur, dass der Sabito nicht dem Stadtverkehr standgehalten hat, aber wer jetzt dafür verantwortlich war, das stand nicht drin. So nach 100 Tagen Reisen, das ist ja schon eine sehr lange Zeit und für viele Leute können sich das gar nicht vielleicht vorstellen. Wie denkst du jetzt über das Reisen nach? Ich glaube, das Reisen ist nicht immer nur spaßig. Reisen ist auch ein Luxus. Das muss man ganz bewusst wahrnehmen. Und wie viele Leute haben wir hier getroffen, die nicht reisen können, die einfach nicht das Geld dafür haben, die nicht in anderen Ländern waren. Und ich finde, irgendwie gehört da auch so ein bisschen Respekt dazu, dann auch nicht als Touri sich so mega als Touri zu verhalten und auf der Tanzfläche sonst wie seine Tänze durchzuziehen oder so, sondern einfach sich vielleicht auch ein bisschen anzupassen und zu schauen und Neues zu lernen. Einfach sich dem bewusst sein, dass man hier wirklich auch für die Leute viel Geld hat, vielleicht wenn es auch in Deutschland nicht so ist oder wenn es auch so nicht so ist. Aber das muss man auch im Hinterkopf behalten. Wenn jemand sagt, okay, du kannst 10 Monate reisen, dann denken die natürlich, wow, so viel Geld. Aber wir sind natürlich auch sehr, sehr sparfuchsig unterwegs, sag ich mal so, dass wir schon versuchen, nicht viel Geld auszugeben, ja. Du hast gesagt, du hast schon viel gelernt. Kannst du mal ein Beispiel geben, wo du sagst, Mensch, das habe ich gelernt, das hätte ich nicht gelernt, wenn ich nicht hierher gereist wäre? Vor allem in Bezug auf Fairtrade-Organisationen, wie das so abläuft, habe ich sehr viel von der Landwirtschaft auch gelernt, was ich so in Deutschland nicht gelernt hätte. Aber auch, wie schwierig das zu organisieren ist und dass zum Beispiel Zertifizierungen sehr viel Geld kosten und dass man da noch mehr die Kleinbäuerinnen unterstützen müsste, damit es geschafft werden muss und vielleicht auch von Fairtrade-Siegeln einen anderen Ansatz geschaffen wird, dass zum Beispiel kleine Kooperativen viel mehr unterstützt werden würden. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass das so schwierig ist, diese Zertifikation, und dass es vor allem für kleinere Kooperationen so hohe Hürden gibt. Und das ist zum Beispiel was, was man mit nach Deutschland nehmen kann und dann das auch versuchen, da mal anzusprechen. Du sprichst an, dass ihr irgendwie mit fairen Handel in Kontakt gekommen seid. Kannst du da kurz erläutern, was da passiert ist? Wie bist du da rangekommen? Also wir haben gesagt, wir machen die Reise und haben verschiedene Fairtrade-Akteure angeschrieben und gesagt, hey, wir sind in Südamerika, wir würden gern was für euch tun und auch was für uns tun. Wie sieht's aus? Braucht ihr was? Und dann hat Forum Fairer Handel hat gesagt, klar, gerne, macht doch mal ein paar Filme für unsere Projektwoche, für unsere Aktionswoche im September. Und da haben wir das in die Hand genommen und haben verschiedene Kooperativen besucht, haben da die Bauern interviewt, konnten echt einen guten Einblick in die Arbeit da gewinnen. Und das Ganze könnt ihr dann im Rahmen der Fernwoche sehen und auch vorher in sozialen Netzwerken. Hat sich dein Blick durch das Reisen auf Deutschland oder die Menschen dort verändert oder auf Europa? Ja, hat es. Vor allem durch die Menschen, die ich getroffen habe, die aus Venezuela gekommen sind, die gerade flüchten und die trotzdem noch ein Lachen im Gesicht haben und eine positive Einstellung haben gegenüber. Also eine Erinnerung, woran ich mich gerade erinnere, ist ein junger Mann, den haben wir im Café getroffen, der hat gekellnert und da hat er uns ganz stolz sich im Talar sein Abschlusszeugnis, hat Jura studiert, war voll euphorisch und konnte da einfach nicht in seinem Land weiterarbeiten. Und was machst du, wenn du Jura studiert hast? Ne? Das ist halt schwierig. So, und einfach viel mehr zu sagen, was man hat, das muss man einfach viel mehr schätzen. Ich weiß, dass es schwerfällt im Alltag, aber das muss man sich einfach immer wieder bewusst werden und in welcher Freiheit wir in Deutschland leben und wie viel Reichtum wir eigentlich haben, was wir auch teilen können. Ja, wenn die Geflüchteten gerade in Deutschland sind, wir können so viel abgeben. Das ist so viel. Und hier die Leute sagen auch, okay, die Arbeitsplätze sind knapp. Aber die verstehen eben, wie schlimm das für die Menschen in Venezuela ist. Ja, das ist, die haben keine Ahnung. Die können für $1 können sie sich sonst was kaufen. Ne? Und die mit ihrer Arbeit schaffen die das nicht, sich über die Runden zu kommen. Sondern die müssen halt gehen und dann Geld schicken an ihre Familien. Und davon können die Menschen in Deutschland auf jeden Fall lernen. Vielen Dank, Rosa, für die vielen Ausführungen. Letzte Frage. Was würdest du Leuten, die nach Südamerika reisen, empfehlen, mit auf den Weg geben? Ja. Hast du Tipps? Nehmt eure Lieblingssachen mit aus Deutschland. Es ist immer auch gut, irgendwas zu haben, was einen daran erinnert. Und ansonsten sehr offen sein, sich nicht gleich entmutigen zu lassen, vielleicht wenn es mit der Sprache nicht sofort klappt und auch mal abseits von der Reiseroute reisen. Ich glaube, das sind die besten Erfahrungen und das, was einem am meisten in Erinnerung bleibt. Danke, Rosa, für diesen interessanten und neuen Einblick. Wer mehr wissen möchte, wer interessiert daran ist, an den Erlebnissen von Rosa und ihrem Reisepartner, der kann einfach auf ihrem Blog notasdelsur.blackblocks.org gehen und dort quasi die neuesten Geschichten und Bilder verfolgen. Die werden dort immer wieder erneuert und das machen wir auch mit großer Freude. Und wer es richtig unterstützen möchte, kann auch Postkarten kaufen und die Reisenden damit unterstützen, die beiden. Sie sind noch einige Zeit unterwegs, vielleicht werden wir später nochmal Kontakt aufnehmen.